Hörspiel Hörspiel, Guru. Hörspiel, Hörspiel, Hörspiel, Hörspiel, Hörspiel, Hörspiel, Hörspiel. Der kleine weiße Dampfer, der an einem Sommermorgen von Stockholm kommend über weite Fjorde und durch schmale Sunde steuerte, vorbei an Hunderten von grünen Holmen und Tausenden von grauen Schären, fuhr zur Insel Saltkrokan. Saltkrokan, der Name gefällt mir. Deswegen habe ich auch dort gemietet. Das sieht dir ähnlich, Vater. Eine Sommerwohnung auf einer Insel zu mieten, die du nie gesehen hast. Nur, weil dir der Name gefällt. Ich dachte, alle Leute machen das so. Nein, nur Schriftsteller. Andere Leute fahren vielleicht vorher hin und schauen sich die Insel an. Ja, Vater. Alle machen das, außer dir. Begreift ihr, wie glücklich ihr euch preisen könnt, Kinder, dass ihr den ganzen Sommer dort wohnen dürft? Johann, Niklas und du, Pelle? Prima, klasse. Natürlich freuen wir uns. Warum jauchzt ihr dann nicht? Wie macht man das? Man wiehert. Das hört sich an wie ein Pferd. Wir wollen mit den Wiehern lieber noch warten, bis wir das Haus gesehen haben, das du gemietet hast. Das Haus ist wunderbar, hat der Makler gesagt. Eine richtig gemütliche alte Sommerwohnung. Ganz hinten auf dem Achterdeck saß ein alter Mann mit einem kleinen Mädchen. Und neben dem Mädchen auf der Bank stand ein Vogelkäfig mit einem Raben darin, einem lebendigen Raben. Pelle beeilte sich hinzukommen. Ist das dein Rabe? Nimm dich vor Kalle Hüpferland in Acht. Gehört er dir wirklich? Ja, es ist mein Rabe. Nicht wahr, Großvater? Ja, das stimmt haargenau. Das ist Stinas Rabe. Jedenfalls, wenn sie bei mir auf Saltkrokan ist. Ihr wohnt auf Saltkrokan? Da wohne ich in diesem Sommer auch. Ich meine, wir wohnen dort. Papa und wir alle. So, so. Ihr wohnt dort. Sieh mal einer an. Dann seid ihr wohl die Leute, die das alte Schreinerhaus gemietet haben? Ja, die sind wir. Ist das da schön? Oh, das will ich wohl meinen, dass es da schön ist. Kommt bloß drauf an, was man so mag. Wieso? Entweder mag man es, wenn es durch Dach regnet, oder man mag es nicht. Ich mag es nicht. Und du? Papa hat gesagt, das Haus ist so schön, dass man vor Freude wiehern kann. Wir? Dein Papa ist doch kein Pferd. Das hat Johann auch gesagt. Ist das dein Bruder? Der eine. Der andere heißt Niklas. Ich habe auch noch eine Schwester. Aber die ist schon 19. Hat sie keinen Namen? Doch, sie heißt Marlin. Schade, dass sie schon 19 ist. Sonst könnte ich mit ihr spielen. Ich komme und versuch dich mal. In welchem Haus wohnt ihr denn? In einem roten. Du brauchst nur nach dem alten Södermann zu fragen. Wo der wohnt, weiß jeder. Der ist klug, kann ich dir sagen. Es ist der klügste Rabe auf der ganzen Welt. Nicht wahr, Großvater? Ja, das stimmt haargenau. Mein Großvater hat einen Papagei. Der kann sagen, zum Kuckuck mit dir. Das kann mein Großvater auch. Das sagt doch nicht mein Großvater. Das sagt der Papagei. Dann rede doch so, dass man es versteht. Na, dann auf Wiedersehen. Als der Dampfer anlegte, goss es in Strömen, und auf der Brücke stand ein einziges kleines Menschenkind und ein Hund. Das Menschlein war weiblichen Geschlechts und etwa 7 Jahre alt. Der Hund war ein riesiger Bernhardiner, der größte, den man je gesehen hat. Der Regen strömte auf sie nieder, aber sie rührten sich nicht. Marlin redete das Mädchen zutraulich an. Wie heißt du? Tjorven. Und dein Hund? Willst du wissen, ob es mein Hund ist, oder willst du wissen, wie er heißt? Beides. Es ist mein Hund und er heißt Bootsmann. Hey, Tjorven, geh nach Haus. Hat das Mama gesagt? Nein, ich sage es. Dann tue ich es nicht. Nicht? Wieso? Erst muss ich den Dampfer in Empfang nehmen. Das mache ich schon, deshalb bin ich ja hier. Willkommen. Willkommen auf Saltkrokan. Ich bin der Nisse Grandquist, der Kaufmann der Insel. Was immer Sie brauchen, mein Laden steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich danke Ihnen für den Empfang, Herr Grandquist. Wir werden auf Ihr Angebot zurückkommen, das verspreche ich Ihnen. Aber was wir jetzt brauchen, ist ein schützendes Dach. Ich hoffe nicht, dass es hier alle Tage so regnet. Nein, Gott bewahre! Regnen tut es hier fast nie. Sie werden sich auf unserer Insel wohlfühlen und bestimmt gut erholen. Papa, weißt du, dass es im Schreinerhaus durchs Dach regnet? Wer sagt das? Der alte Södermann. So, so. Der alte Södermann, oder wie dieser vortreffliche Unglücksrabe auch heißen mag, hat das gesagt. Der weiß das natürlich, obgleich der Makler neulich kein Wort darüber hat verlauten lassen. Wirklich nicht? Hat er nicht gesagt, es wäre eine behagliche Sommerwohnung, vor allem bei Regen, weil man dann so einen wonnigen kleinen Swimmingpool in der großen Stube hat? So, da wären wir. Guten Tag, Schreinerhaus. Darf ich dir die Familie Melchersohn vorstellen? Melcher und seine armen Kinderlein. Das ganze Schreinerhaus hatte etwas von Jahrhundertwende an sich, von übel zugerichteter Jahrhundertwende. Unachtsame Mieter waren viele Sommer hindurch mit etwas, was vor langer Zeit einmal ein gepflegtes und recht wohlhabendes Handwerkerhaus gewesen sein mochte, grob umgegangen. Selbst in seinem Verfall hatte das Haus jedoch etwas erstaunlich Behagliches an sich, was sie alle spürten. Allen voran Pelle. Das wird ein Spaß werden, in dieser Bude zu wohnen. Kommt, wir sehen uns mal das Dach an. Vielleicht kann man es reparieren. Prima Idee. Dieser Herr sieht nicht so aus, als hätte er die Absicht, sich ohne weiteres mit Eierkochen zu befassen. Du wirst es schon schaffen. Schreinerhaus. Was mag das für ein Schreiner gewesen sein, der hier gelebt hat, Vater? Ein junger, fröhlicher Schreiner, der etwa 1908 heiratete und mit seiner hübschen jungen Frau hier einzog und Schränke, Stühle, Tisch und Bänke für sie schreinerte. Ganz wie sie es haben wollte. Und der ihr einen schmatzenden Kuss gab und sagte, es soll Schreinerhaus heißen und hier auf Erden unser Zuhause sein. Weißt du das oder spinnst du noch? Ja, ich spinne nur. Es hätte mir allerdings besser gefallen, wenn du Dichten gesagt hättest. Meinetwegen auch Dichten. Also, hier werden wir abends vor dem Holzfeuer sitzen, das Meer draußen rauschen hören. Werden die Ohren im Luftzuge flattern. Keine Aufregung, mein Kind. Dein tüchtiger Vater setzt morgen eine neue Fensterscheibe ein. Keine Aufregung deswegen. Kümmere dich um das Feuer, Vater. Das ist sowieso Männersache. Frauen und Kinder gehen jetzt hinaus und sehen nach, wo der Brunnen ist. Es gibt hier doch hoffentlich einen. Kommt alle, meine Brüderlein, wir wollen Wasser holen. Hopp, hopp. Es hatte aufgehört zu regnen. Jedenfalls im Augenblick. Die Abendsonne machte mehrmals einen tapferen, aber vergeblichen Versuch, durch das Gewölk zu brechen, von der Amsel in dem alten Mehlbeerbaum lebhaft ermuntert. Der Vogel flötete unverdrossen, bis er die Melchersonschen Kinder mit ihren Wassereimern durch das nasse Gras stapfen sah. Da verstummte er. Ist es nicht hübsch, dass das alte Schreinerhaus seinen eigenen Schutzbaum hat? Wofür hat man einen Schutzbaum? Um ihn gern zu haben. Um darauf herumzuklettern, wie du siehst. Das wird das Erste sein, was wir morgen früh tun. Ich möchte mal wissen, ob Papa was extra zahlen musste, weil es hier so einen feinen Kletterbaum gibt. Hoffentlich fallen ein paar Groschen für den ab, der das Wasser reinschleppen muss. Das wäre nicht zu verachten. Seht mal, ein kleiner Frosch. Ih! Wo? Ganz unten drin. Was ist mit dir, Marlin? Magst du keine Frösche? Nicht im Trinkwasser. Im Schreinerhaus war Vater Melcher mit dem Küchenherd beschäftigt, der bösartig Rauch über ihn hinwegblies, obwohl er ihm nichts Böses getan, nur Feuer darin angemacht hatte. Er stocherte mit dem Feuerhaken im Herdloch herum und schon qualmte eine neue Rauchwolke über ihn hinweg. Heftig hustend rannte er, um alle Fenster zu öffnen. In diesem Augenblick ging die Tür auf und es kam jemand herein. Es war das majestätische Kind, das vorhin auf der Landungsbrücke gestanden hatte. Der Herr drauf! Wahrhaftig? Das habe ich nicht bemerkt. Doch, hier raucht's. Weißt du was? Mhm. Vielleicht liegt eine tote Eule im Schornstein. Das hatten wir mal bei uns zu Hause. Wie? Was sagst du? Du bist schwarz im Gesicht. Du siehst genau. ein Schornsteinfeger. Schornsteinfeger? Keineswegs. Ich bin ein Bückling, mein Kind. Ein ganz frisch geräucherter Bückling. Übrigens, du kannst nicht einfach du zu mir sagen. Du musst Herr Melchersohn sagen. Heißt du so? Papa, wir haben einen Frosch im Brunnen gefunden. Was ist das für ein Rauch hier? Ich kann nichts dafür. Der Herd ist schuld. Das ist eine Schmach für den Lieferanten. Ich werde hinschreiben und mich beschweren. Sie haben im April 1908 einen eisernen Herd geliefert. Nein, wir haben ja Besuch. Du bist Thjofen, nicht wahr? Wir wohnen im Haus nebenan. Dort hat mein Papa einen Kaufmannsladen. Aber das Haus ist so groß, dass wir alle drinnen Platz haben. Ich und Bootsmann, Papa und Mama und Teddy und Freddy. Wie alt sind Sie? Teddy ist 13 und Freddy ist 12. Ich bin 6 Jahre alt und Bootsmann ist 2. Wie alt Papa und Mama sind, habe ich vergessen. Aber ich kann ja nach Hause gehen und sie fragen. Nicht nötig. Was sollen wir bloß machen, wenn wir den Herd nicht ankriegen? Ich muss wohl aufs Dach klettern und nachsehen, ob im Schornstein vielleicht eine Eule liegt. Das behauptet dieses Kind da. Aber dann sei bitte vorsichtig. Denke daran, wir haben nur einen Vater. Melcher war jedoch schon aus der Tür. Er hatte am Giebel eine Leiter stehen sehen und für einen einigermaßen gelenkigen Menschen konnte es keine Kunst sein, aufs Dach hinaufzugelangen. Seine Jungen folgten ihm auf den Fersen. Auch Pelle. Selbst der größte Hund konnte ihn nicht in der Küche zurückhalten, wenn Papa Eulen aus dem Schornstein holen wollte. Ein wirklich gutes Haus. Vor allen Dingen aber hoch. Halt dich fest, Papa. Ja. Halt dich am Feuerhaken fest, Herr Melcher. Mach das, hörst du? Du, Thjofen, was redest du da von toten Eulen? Hier sind keine Eulen. Ist es eine Waldeule? Hier ist keine Eule, habe ich gesagt. Willst du eine haben? Ich weiß, wo eine ist. Es ist bloß keine Tote. Hinterher in der Küche war die Stimmung ein wenig gedrückt. Alle starrten trübselig den Herd an, der sich nicht so benehmen wollte, wie er sollte. Plötzlich klopfte es an die Tür und herein trat eine unbekannte Frau in rotem Regenmantel. Guten Abend. Ah, hier ist also meine Thjofen. Das hatte ich mir ja gedacht. Puh, was ist denn hier drin für ein Rauch? Ach, entschuldigen Sie. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wer ich bin. Mein Name ist Märte Granqvist. Wir sind Nachbarn. Willkommen bei uns. Sie kommen mit dem Küchenherd nicht zurecht, wie? Haben Sie die Klappe aufgemacht? Dann geht es nämlich besser. Doch, natürlich habe ich die Klappe aufgemacht. Das war das Erste, was ich getan habe. Jetzt ist sie aber zu. Die Klappe stand wahrscheinlich offen, als Sie kamen, und dann haben Sie sie zugemacht, Herr Melchersohn. Ordentlich, wie er ist. Ich kenne diesen Herd, der brennt ausgezeichnet. Übrigens, ich bringe Ihnen hier etwas Frikassee als Einstandsessen, wenn Sie damit vorlieb nehmen wollen. Ja! Wenn Sie wüssten, wie sehr wir uns eine warme Mahlzeit gewünscht haben. Liebe Frau Granqvist, wie sollen wir Ihnen danken? Kommt, Thjofen, wir wollen jetzt nach Hause. Wenn Sie sonst noch Hilfe brauchen, dann sagen Sie Bescheid. Da drin ist eine Scheibe in zwei. Ich schicke Nisse her, wenn Sie gegessen haben. Der setzt nämlich hier auf Salzkokan alle Scheiben ein. Und Stina und ich, wir machen sie kaputt. Was höre ich da? Aber nicht mit Absicht. Die Stina kenne ich. So? Komm, Bootsmann. Das heilige Feuer des Hauses. Der Mensch hatte kein Zuhause, bis er das Feuer entdeckte. Und bis er das Frikassee erfand. Höchste Zeit, dass wir was zu essen kriegen. Stimmt, ich habe schrecklichen Hunger. Nicht nur ihr, ich auch. Na dann, guten Appetit. Am nächsten Tag lernten sie Saltkrokan richtig kennen. Bald wussten sie auch, wer alles auf Saltkrokan wohnte. Märta und Nisse Granqvist, der alte Södermann, Westermanns und die Jansons natürlich. Die hatten einen Hof und es gehörte zu den ländlichen Zerstreuungen der Familie Melchersohn, abends durchs Gehölz zu wandern und bei Jansons Milch zu holen. Die Insel hatte auch einen Lehrer für ihre Volksschule. Er war noch jung und hieß Björn Sjöblom. Teddy und Freddy waren übrigens keine Jungen, wie Johann und Niklas angenommen hatten, sondern entpuppten sich als zwei kleine Amazonen. Eines Morgens fuhren Johann und Niklas mit Teddy und Freddy aufs Meer hinaus. Auch Bootsmann war so früh wach geworden und wollte unbedingt mit. Bootsmann will mit. Na komm schon, komm. Wollen wir den Hund wirklich mitnehmen? Wo soll ein Bootsmann sein, wenn nicht an einem Boot? Du weißt doch, Jochen wird böse, dass es nur so kracht. Da bist du ja. Du denkst wahrscheinlich, du kommst noch rechtzeitig nach Hause, bevor Tjorven aufsteht. Aber da hast du mich geirrt, mein Bootsmännchen. Für was können Hunde sich doch nicht überlegen? Bootsmann denkt überhaupt nicht. Er springt ins Boot, nur weil er dich und Teddy da sieht. Hast du eine Ahnung, was Bootsmann alles kann? Der denkt und fühlt wie ein Mensch. Sogar besser. Aber nun steigt endlich ein, damit wir endlich losfahren können. Vorsichtig! Man sieht, dass ihr Landratten seid. Irrtum, wir wissen eine Menge über Boote, obgleich wir keine Schermbewohner sind. Wohl Rindenboote geschnitzt, was? Wir rudern zuerst, nachher löst ihr uns ab. Wo rudern wir überhaupt hin? Zum Fischen. Hinlegen, Bootsmann. Nimm die Riemen, Freddy. Bin schon dabei. Achtung, es geht los! Das geschah morgens um 5 Uhr. Als Tjorven eine Stunde später erwachte und merkte, dass Bootsmann nicht wie sonst neben ihrem Bett lag, begann sie nachzudenken. Und als sie eine Weile nachgedacht hatte, wurde ihr klar, was geschehen war. Sie wurde böse, ganz wie Freddy vorausgesehen hatte. Tjorven lief spornstreichs ins Schlafzimmer, um sich zu beschweren. Ihre Eltern schliefen noch, aber Tjorven ging ohne Erbarmen ans Bett ihres Vaters und rüttelte ihn. Papa, weißt du was? Teddy und Freddy haben Bootsmann mit auf die Schere genommen. Wie? Was ist los? Hast du nicht gehört? Sie haben Bootsmann mit auf die Schere genommen. Ach, musst du morgens um 6 Uhr kommen und mir das erzählen? Ja, früher konnte ich nicht kommen. Ich habe es ja jetzt erst bemerkt. Mach nicht solch einen Krach, Jovi. Ich mache keinen Krach. Ich bin nur böse. Nein, nicht jetzt. Oh. Was in aller Welt hast du hier zu quengeln? Bootsmann darf doch wohl auch einmal ein kleines Vergnügen haben. Und ich? Soll ich etwa nie ein kleines Vergnügen haben? Pfui, das ist ungerecht. Geh raus, Tjorven. Geh woanders hin, wenn du böse sein musst. Wir wollen das nicht mit anhören. Ja, ich gehe schon. Ich gehe und komme nie wieder zurück. Ich will aber hinterher kein Gejammer hören, dass ihr keine Tjorven mehr habt. Du willst doch nicht etwa ganz und gar verschwinden, Hummelchen. Ja, das ist sicher das Beste. Dann könnt ihr immer zu schlafen und schlafen und schlafen. Wir möchten dich aber gern behalten. Nur nicht gerade um 6 Uhr morgens im Schlafzimmer. Damit ihr es wisst, ich gehe zu Södermann in Stellung. Tjorven ging hinaus und knallte die Tür hinter sich zu. Dann lief sie los, um Södermann so schnell wie möglich von seinem Glück in Kenntnis zu setzen. Södermann! Weißt du was? Rate mal, wer dir heute deine Küche in Ordnung bringt. Da brauche ich gar nicht zu raten. Das ist doch klar. Das mache ich? Stimmt, haargenau. Das macht Stina. Nein, Stina ist nicht stark genug. Na gut, komm rein. Tjorven hatte nur unklare Vorstellungen von Hausangestellten. Ihr schwebte vor, dass es starke, eisenharte Geschöpfe waren. Und mit ähnlicher Kraft machte sich Tjorven an das Abwaschen in Södermanns Küche. Sie ging mit dem Spülmittel verschwenderisch um, so dass sich überall der herrlichste Schaum bildete. Sie wusch mit Schwung ab und sang, dass es bis zu Södermann hinaustönte. Danach verkündete sie: Ich backe gleich Pfannkuchen. Wie macht man das? Ganz einfach. Man rührt und rührt und rührt. Und was braucht man dazu? Mehl, mindestens 1 Pfund. Wo habt ihr das Mehl stehen? Gib es mal her. Hey, was macht ihr da? Du, Pelle? Stör uns nicht, wir kochen. Was kocht ihr denn? Pfannkuchen. Was macht denn Rabe, Stina? Ich bringe ihm gerade das Sprechen bei. Er soll sprechen lernen zum Kuckuck mit dir. Das, was dein Großvater immer sagt. Nicht mein Großvater, sein Papagei. Schön, also sein Papagei. Ich möchte so gern ein Tier haben. Ich habe bloß Wespen. Wo hast du die denn? Bei uns im Schreinerhaus. Gleich unterm Dach ist ein Wespennest. Wir haben Papa schon gestochen. Ich? Ich habe viele Tiere. Ein Raben und eine Katze und zwei Lämmchen. Und ich habe einen Hund, wenn diese Scheusäler bloß endlich mit ihm nach Hause kommen wollten. Die Scheusäler, wie Tjorven Teddy und Freddy genannt hatte, lagen unterdessen auf einer Schere in der Sonne und spürten im ganzen Körper den Sommer als etwas wunderbar Schönes und Unbeschreibliches, zum Faulenzen geschaffen. Bis Freddy draußen auf dem Fjord einen treibenden Kahn entdeckte. Er war so weit entfernt, dass sie ihn kaum noch erkennen konnten, dass er aber leer war, das sahen sie. Wie verteilen eigentlich die Leute ihre Boote? Ja, das möchte ich auch wissen. Und zwar von dir, Johann. Von mir? So gerade von mir. Du hast doch unser Boot verteilt. Du warst doch ganz närrisch darauf. Ja, Boote verteilen kann ich. Wirklich? Wieso zweifelst du plötzlich daran? Dann schau mal dorthin, wo unser Boot gelegen hat. Na, was siehst du? Nichts. Es ist verschwunden. Wenn du mich fragst, es ist der Kahn, der da draußen auf dem Fjord treibt. Ist das wahr? Leb wohl. Leb wohl, mein Bootchen. Grüß Finnland von uns. Es ist meine Schuld. Seid ihr jetzt böse auf mich? Ach was, sowas passiert schon mal. Wie kommen wir aber jetzt von hier weg? Wir müssen eben warten, bis jemand vorüberkommt. Das kann allerdings 2 Wochen dauern. Dann wird zumindest Bootsmann verhungert sein. Der Hund? Wo steckt der eigentlich? Keine Ahnung. Bootsmann! Bootsmann! Kein Boot und kein Hund. Gibt es sonst noch etwas, das wir nicht haben? Etwas zu essen. Irrtum. Zu essen haben wir. Einen ganzen Rucksack voller Butterbrote und 7 Dorsche. Seht mal! Ich glaube, da draußen kommt Nebel auf. Hört mal! Ein Motorboot. Das ist Björns Boot. Wer ist Björn? Unser Lehrer. Hey! Hallo! Björn! Seht mal! Er hat unseren Kahn im Schlepp. Er kommt. Er bringt uns unser Boot zurück. Während draußen in den Schären der Nebel aufzog, schien daheim auf Salt Krokan noch die Sonne. Melcher war dabei, die Gartenmöbel zu streichen. Erst gegen Mittag machte er sich Sorgen um Johann und Niklas, die noch immer nicht zurückgekehrt waren. Jetzt hatte auch der Nebel Salt Krokan erreicht. Aber es dauerte noch etwa 2 Stunden, bis das, was Marlin das große Beben nannte, bei Melcher ausbrach. Er ging zum 3. Mal an diesem Tage zum Krämerladen, aber diesmal wollte er kein Handwerkszeug kaufen. Na, was darf es denn jetzt sein? Ich habe erstklassige Brecheisen. Ja, danke, ich brauche kein Brecheisen. Ich brauche überhaupt nichts. Was verschafft mir denn dann die Ehre deines Besuchs? Es ist nicht, weil ich unruhig bin, aber hätte man nicht allen Grund, den Seerettungsdienst zu alarmieren? Weshalb denn? Naja, weil ich so wahnsinnig unruhig bin. Na, das ist kein Grund. Der Seerettungsdienst kann in dieser Waschküche auch nicht das Geringste sehen. Und was kann den Kindern schon zustoßen? Der Nebel lichtet sich wohl bald und das Wasser ist ja völlig still. Ja, das Wasser gewiss. Ich wünschte, ich wäre es auch. Mein lieber Melcher, man kann nicht in den Schären wohnen, wenn man sich so anstellt. Die 4 Kinder wussten nicht, wie lange sie gerudert waren. Sie wussten auch nicht, wie spät es war. Der Nebel lag nach wie vor so dick wie Watte. Johann setzte sich an die Riemen. Er machte 5 kräftige Ruderschläge. Da stieß der Kahn gegen einen Stein. Ping, da hätten wir die Brücke. Nein, keine Brücke, aber Land. Wir haben es geschafft, wir sind an Land. Komm, Bootsmann. Was meint ihr, wo wir sind? Wie schön wäre es, wenn wir einen alten Strandschuppen fänden. Gibt es in Russland auch welche? Wenn wir Glück haben, finden wir eine kleine Räucherkammer. Wie wär's mit dieser hier? Da habt ihr euer Haus. Bestimmt voller warmer Pfannkuchen. Ich möchte wissen, was das für ein Haus ist. Ihr werdet es nicht glauben, dass... das ist unsere Schule! Weder bei Granqvist noch bei Melchersons kam man an diesem Abend vor Mitternacht ins Bett. Das heißt, Pelle und Jorven waren zur gewohnten Zeit schlafen gegangen. Sie wurden aber aus dem Bett geholt, um bei dem Schmaus mitzumachen, der in Granqvists Küche abgehalten wurde, zur Feier des glücklichen Ausgangs dieses unruhevollen Tages. Wie heißt denn das? Ach, Bootsmann, komm her. Wie schön, dass du wieder bei mir bist. Und du läufst nie mehr weg, hörst du? Das musst du mir versprechen. Man sollte es nicht glauben, dass einem ganz schwindelig im Kopf werden kann vom Essen. Ich will schwindelig im Kopf sein vom Essen. Ich finde es herrlich. Vom richtigen Essen, nicht von dem, was wir draußen auf dem Wasser gegessen haben. Lass nur. Das war auch gar nicht so übel. Hauptsache, man bewahrt die Ruhe. So, so. Findest du? Ja, sonst kann man nicht in den Schären leben. Dank deiner Beruhigungspille, Märta. Na, na, aber im Übrigen... Im Übrigen bin ich voll des Dankes. Der Tag geht zur Neige, das Feuer verglimmt, bald ist es erloschen, schnell ist sie vorüber, die glückliche Zeit, da keiner fehlt in unserem Kreis. Midsommar war da. Ein strahlend heller Midsommertag. Ganz Saltkrokan war auf der Brücke. Es war das größte Vergnügen, das sie auf der Insel hatten, hinunterzulaufen und den Dampfer zu empfangen. Und dann noch dazu den Midsommerdampfer. Ja, alle waren sie da. Und sie hatten sich alle fein gemacht. Sogar Tjorven. Kein Mensch hatte sie bisher in anderen Sachen gesehen, als in karierten langen Hosen und Pulli. Jetzt hatte sie ein weißes Stickereikleid an, mit Falten und allen Finessen. Pelle schien darüber nicht begeistert. Muss man so blödes Zeug anhaben, bloß weil es Midsommer ist? Ja, das muss man. Ist das wirklich so gefährlich? Du brauchst dich nur vorzusehen, dass du dich nicht schmutzig machst und dich nicht bespritzt. Dann kann dir gar nichts passieren. Da haben wir es. Ich soll mich vor allem vorsehen, was mir Spaß macht. Muss ich das wirklich, Papa? Sieh mal, wer da kommt. Das ist Tjorven. Und wie fein sie sich gemacht hat. Wahrhaftig, ich hätte die Beine nicht erkannt. Das staunt dir, was? Mir gefällst du anders besser. Man weißt hat ja Angst, dich anzufassen. Weißt du was, Pelle? Wir schmeißen Stöcke ins Wasser für Putzmann. Das ist das Einzige, was man machen kann, wenn man so unanständig fein ist. Komm, na schön. Ja, ja. Nun kommen die Sommergäste. Ja, ja, ja. Die mögen sie wohl nicht. Nicht mögen, ja, aber die meisten von denen sind ja Stockholmer. Und die übrigen, die sind eigentlich auch bloß Gesindel. Das ist ein Glück, dass ich bereits zu den Ureinwohnern gehöre. Dieser Melcher sind, der ist nicht ganz bei Trost. Aber das ist eigentlich das Einzige, was ich an ihm auszusetzen habe. Hey Niklas, was ist denn? Da schau mal, da hat's wieder einen erwischt. Ich dachte, es würde besser werden, wenn wir aus der Stadt wegkämen. Die hat schon auf dem Schiff mit Marlin gesprochen. Die beiden scheinen sich gut zu kennen. So ein Quadratesel. Ich glaube, Marlin hat ihn auf einer Abiturfeier kennengelernt. Die heißt Christa. Nicht mal die eigene Schwester kann man für sich allein haben. Man müsste ein Schild neben ihr aufstellen. Ankern verboten. Armes Marlinchen, steht da so allein an einem Midsommerabend. Komm, jetzt kehren wir beide auf Saltkrokan, das unterste zu oberst. Sie ist nicht allein. Wir sind ja bei ihr. Ja, ja, aber nun nehmt eure Eimer und eure Schaufeln und geht wieder in eure Sandkiste. Ich kümmere mich schon um Marlin. Wir gehen heute Abend tanzen. Das steht bei mir fest. Oh, ich werde wohl gar nicht gefragt, hm? Ja, aber... Bisher habe ich immer entschieden, mit wem ich tanzen gehe. Dann entscheide dich doch für mich. Dann brauchen wir uns nicht weiter darüber zu streiten. Du bist nicht der Einzige. Da ist noch Björn. Was für ein Björn? Du kennst den Lehrer, ne? Du willst mit dem Lehrer tanzen gehen? Wir wollen sehen. Komm, ich möchte mal sehen, was es da so Lustiges gibt. Und das sah sie dann auch. Was sie sah, war Pelle, der sich seinen Anzug nicht bespritzen wollte. Er stand bis zum Bauch im Wasser. Tjorven ebenfalls. Sie waren wassertoll. Es gab keinen Ausdruck, der besser passte. Und Tjorven rief... Nun können wir ebenso gut gleich baden. Tjorven! Pelle! Nicht schimpfen, Mama. Wir können nichts dafür. Es konnte bloß so. Dein schönes Kleid! Wir wollten nur mal warten, bestimmt. Und wir haben uns ganz doll vorgesehen. Wir waren doch so fein. Und da haben wir das gemacht. Ich traute mich nur etwas weiter. Nur ein Stück. Ich wollte Pelle zeigen, dass ich mich auch traute. Und da bin ich auch ein Stück weitergegangen. Nur ein Stück. Aber da wurde ich ein bisschen unten am Kleid nass. Aber ich war noch nicht nass. Noch kein bisschen. Da spritzte ich ihn ein bisschen mit Wasser, weil ich wollte, dass er auch nass wird. Und da spritzte er mich ein bisschen. Natürlich habe ich wieder gespritzt. Dann spritzten wir immer doller und doller. Und dann badeten wir. Das konnte bloß so. Für heute habt ihr genug gebadet. Los, raus aus dem Wasser mit euch. Du auch, Pelle. Das schöne Kleid. Es wird eine Weile dauern, bis ich dir wieder ein Stickereikleid anziehe. Wunderbar. Übrigens, Pelles Hemd, Jackett und Hose waren nicht das Einzige, was Marlin auf die Wäscheleine zwischen den Apfelbäumen zum Trocknen aufhängen musste. Da war auch noch das Hemd von Christa, ferner Hemd und Hose von Melcher, ferner Johanns Hemd und Hose. Christas Hemd hatte nicht gebadet, das hatte Marlin gewaschen. Christa war beim Eierlaufen hingefallen und bäuchlings im Gras gelandet, genau da, wo Vater Melcherson unmittelbar vorher sein Ei hatte fallen lassen. Hören Sie, junger Mann. Man kann nicht den ganzen Mittsommerabend mit einem weichgekochten Ei auf der Brust herumlaufen. Ich werde Ihnen eins von meinen Hemden holen. Danke, Herr Melcherson. Na, schon gut. Schließlich bin ich an Ihrem Zustand schuld. Ich gehe unter das Baden. Tun Sie das, junger Mann. Ich bin bald zurück. Ist das Wasser da drüben tief? Nein, ganz flach. Du kannst bis nach Finnland spazieren. Das solltest du auch tun. Na, dann auf nach Finnland. Der wird sich wundern. Der überhaupt schwimmen kann? Hey, Marlin! Weißt du, ob Christa schwimmen kann? Keine Ahnung, wieso? Er ist baden gegangen, dort drüben, wo es gleich ganz tief wird. Mein Gott, kommt schnell! Hey, Christa, warte! Halt, Christa! Christa hörte die Rufe nicht mehr. Er war bereits im Wasser und er ging rasch weiter, als ob er wirklich nach Finnland hinüberstrebte. Aber nach wenigen Schritten war er schon im Tiefen und dort sank er unter. Johann streifte die Schuhe ab und tauchte sofort. Teddy und Freddy, die mitgekommen waren, gaben laut Anweisungen und Marlin rief den anderen zu. Lauft und holt Leute! Hey, Johann! Hast du ihn? Ich kann ihn nicht finden. Du musst mir in dieser Richtung suchen. Da bist du runtergegangen. Stimmt nicht. Es war da drüben. Und da hinten an dem Stein ist er wieder rausgeklettert. Oh, Christa, was bin ich froh, dich gesund wiederzusehen. Psst. Lass dir ruhig noch eine Weile suchen. Wir haben nichts anderes verdient. Stimmt nicht, es war da drüben. Nein, dort ist es gewesen. Ich habe es doch ganz deutlich gesehen. Ich auch. Christa, du bist gar nicht ertrunken. Nein, ich bin so lebendig wie eh und je. Und so an der Nase herumzuführen, pfui. Sowas macht man nicht. Freddy hat recht. Man darf auch keinen ins tiefe Wasser schicken, bevor man weiß, ob er schwimmen kann. Johann war von Neuem getaucht, um weiterzusuchen. Jetzt kam er hoch und gewahrte Christa. Man sah ihm an, wie erleichtert und gleichzeitig verblüfft er war, einen retten zu wollen, der schon an Land gekommen war. Er stieß ein Geheul aus und ließ sich rücklings wieder unter Wasser sinken. Das hätte er lieber nicht tun sollen, denn in diesem Augenblick kam die ganze Bevölkerung von Saltkrokan angerannt mit Herrn Melcherson an der Spitze. Sie wussten ja, dass irgendjemand am Ertrinken war und Vater Melcher konnte noch eben einen Schimmer von Johann erhaschen, bevor dieser untersank. Ehe ihn jemand daran hindern konnte, stürzte sich Herr Melcherson in die Fluten. Musik. Da ist doch was passiert. Johann! Was willst du, Vater? Auch Bahn? Was? Ich bin wieder an Land. Welcher? Weshalb badest du immer mit allen deinen Sachen an? Es kommt denn bloß so. Nun zu dir, Niklas. Hattest du nicht gesagt, da wäre jemand am Ertrinken? Es war alles nur ein Missverständnis. Herr Melcherson, lassen Sie sich alles von mir erklären. Es war tatsächlich alles nur ein Missverständnis. Und ich bedauere, dass ausgerechnet Sie... Dieser Garde ist ein Missverständnis. Solange wie er ist... Es wurde trotz allem ein wunderschöner Mitsommerabend. Und auf der Landungsbrücke war Tanz, genau wie Marlin gehofft hatte. Der alte Södermann spielte die Ziehharmonika und alle tanzten. Björn Sjöblom, der Lehrer, tanzte nicht, aber Christa tanzte und er tanzte nur mit Marlin. Janssons Bucht ist ein einsamer Ort. Dorthin gingen Marlin und Christa, nachdem der Tanz zu Ende war. Hier stand ein altes Bootshaus mit ein paar Einbäumen darin und einem verfallenen Bootssteg. Sonst war dort aber nichts, was verrät, dass es Menschen auf der Welt gibt. Aber dann hörten Marlin und Christa hinter einem Felsbuckel ganz in der Nähe eine Stimme. Die sind ganz lila. Wer ist das? Meine Brüder. Was habt ihr da zu suchen? Könnt ihr mir das mal sagen? Aber gerne. Wir sitzen hier und schwärmen ein bisschen. Genauso gut wie andere Leute. Och, jetzt habe ich es aber satt. Dann geh doch nach Hause. Du brauchst ja nicht da zu sitzen und zu schwärmen, wenn du es satt hast. Ich finde, hier sind reichlich viele Brüder. Vater hat ihnen erlaubt, heute lange aufzubleiben, weil Mitsommer ist. Gibt es denn nirgendwo einen Ort, wo man vor ihnen sicher ist? Vielleicht zu Hause. Denn da wollen sie bestimmt nicht hin. So zogen sich Marlin und Christa ins Schreinerhaus zurück. Im Wohnzimmer, wo es nach Maiglöckchen und Birkenlaub duftete, tischte Marlin Christa etwas Abendbrot auf. Vater Melcher schlief, Pelle schlief, alles war still und ruhevoll. Sie saßen auf dem Sofa, im Rücken das offene Fenster, vor dem die Dämmerung stand, die bald weichen sollte. Verflixt viele Brüder hast du. Ich habe sie alle sehr gern, aber zuweilen gehen sie mir auf die Nerven. Dein jüngstes Brüderlein hast du wohl narkotisiert, weil es sich so ruhig verhält. Der ist Gott sei Dank ein so liebes Kind, der schläft nachts. So du. Pelle, was machst denn du da draußen? Nachsehen, ob es hier unten manierlich zugeht. Das soll ich, hat Johann gesagt. Leb wohl, Marlin. Ich glaube, es ist besser, ich verschwinde. Johann und Niklas sind auch da. Die liegen da hinter der Hecke. Kommt mal alle her. Wir wollen das jetzt mal bereden. Wenn ihr morgen den ganzen Tag Holz und Wasser tragt, kann es sein, dass ich euch verzeihe. Der Sommer nahm seinen Lauf. Sonnenschein und Regen wechselten miteinander ab. Mitunter stürmte es. Der Fjord hatte weiße Schaumkronen und alle Häuser und Fensterscheiben der Insel knackten und klirrten. Tjorven musste sich ganz krumm machen, wenn sie zur Brücke hinunter wollte, um den Dampfer zu empfangen. Und Stina wäre beinahe ins Wasser geweht worden. Pelle fing schon an, sich vor dem grässlichen Tag zu graulen, da sie wieder in die Stadt zurück mussten. Und Johann und Niklas stritten sich weiter ständig darüber, wer mit dem Abwaschen an der Reihe war. Du bist heute dran. Nein, du. Jetzt bist du aber ungerecht. Wer hat zum Beispiel gestern abgewaschen? Das hat Marlin getan. Wer sonst? Komisch. Ich dachte ganz bestimmt, ich wäre es gewesen. Hast du das wirklich nicht gemerkt, Niklas? Was soll ich gemerkt haben? Hast du nicht gemerkt, während du abgewaschen hast, dass du es gar nicht warst, sondern Marlin? Papa, glaubst du, Wespen wissen, dass heute der 18. Juli ist? Sei still, störe mich jetzt nicht, ich lese. Papa, sieh mal meine Wespen. Oh, mein lieber Junge, du bist zweifellos der tierliebendste kleine Bengel der Welt. Es ist nur ein Jammer, dass du nicht ein bisschen nettere Haustiere hast. Vater! Christa hat mich zu einer Bootsfahrt eingeladen. Meinst du, ihr könntet allein fertig werden? Und ob. Überlass nur alles deinem begabten Vater. Was haben wir zu essen im Haus? Nichts. Aber du kannst doch bei Märta ein bisschen Hackfleisch besorgen und Frikadellen machen. Fahr nur los, mein Kind. Leg getrost das Hauswesen auf meine Schultern. Das macht gerade Spaß, finde ich. Lange bevor Marlin ihre Badesachen zusammengesucht hatte, stand Pelle unten auf dem Steg. Er knöpfte sich seine Schwimmweste zu und tat sehr beschäftigt. Christa beobachtete ihn misstrauisch. Warum ziehst du die Schwimmweste an? Das muss man doch, wenn man aufs Wasser will. Aha, du willst aufs Wasser? Mit wem denn? Mit dir und Marlin, damit es manierlich zugeht. Marlin, sag, dass es nicht wahr ist. Mir scheint, du bist nicht besonders kinderlieb. Doch, und ob ich kinderlieb bin. Es müssen aber Mädchen sein und die müssen 19 Jahre alt sein, sonst können sie mir gestohlen bleiben. Komm, steig ein. Darf ich nun mit oder nicht? Natürlich darfst du mit. Los, steig ein. Eigentlich muss ich dankbar sein, dass nicht alle deine Brüder mitkommen. Niemand war darüber froher als Melcher, dass Marlin wegfuhr. Er plante nämlich eine Überraschung. Er wollte eine Wasserrinne bauen, damit sie das Wasser nicht mehr eimerweise ins Haus schleppen mussten. Alles verlief auf das Prächtigste, genau wie er es sich vorgestellt hatte. Diese schlau ersonnene Holzrinne, der Weg des Wassers in die Küche, war ein genialer Einfall. Noch fehlte eine Tonne, die das Wasser in der Küche auffangen sollte. Herr Melcherson musste sich für die Probe mit einem Eimer begnügen. Aber dazu brauchte er jemand, der in der Küche stand und meldete, wenn der Eimer voll war. Da kam gerade Tjorven wie vom Himmel gesandt. Melcher lachte glücklich. Tjorven, du bist ganz genau zur rechten Zeit gekommen. Wirklich? Hast du Sehnsucht nach mir gehabt? Du sollst mir helfen. Pass auf, von nun an kriegt Marlin das Wasser geradewegs in die Küche. Das kriegt Mama auch. Sie kriegt das Wasser auch geradewegs in die Küche. Das stimmt doch aber gar nicht. Doch, Papa trägt's rein. Das hier ist etwas ganz anderes. Das habe ich mir für Marlin ausgedacht. Als hübsche kleine Überraschung. Weil du da nicht so viel zu schuften hast, was? Du stellst dich jetzt hier neben den Eimer. Und wenn das Wasser kommt, dann rufst du. Und wenn der Eimer voll ist, dann rufst du auch. Verstanden? Ja, ich bin noch nicht dumm. Melcher lief an den Brunnen, eifrig wie ein Kind. Und ebenso eifrig zog er einen Eimer Wasser herauf und goss ihn in die Rinne. Er lachte vor Wonne, als er sah, wie das Wasser zur Küche floss. Und er hörte Tjorven dort drinnen kreischen. Oh ja, wahrhaftig, es funktionierte, wie er es sich vorgestellt hatte. Jedoch nicht so ganz. Leider nicht so ganz. Die Rinne war undicht und das meiste Wasser floss auf die Erde. Während Melcher noch überlegte, wie er den Schaden beheben könne, kam ihm plötzlich zum Bewusstsein, dass Tjorven in der Küche schrie und tobte. Er hatte das Gefühl, als hätte sie schon ziemlich lange geschrien, ohne dass er Notiz davon genommen hätte, und er rief: Ist das da jetzt voll? Nö, bloß bis zur Schwelle. Bist du schwerhörig, Herr Melcher? Es stand außer Zweifel, dass die Rinne besser funktionierte, als Melcher angenommen hatte. Wenn auch das meiste Wasser auf die Erde geflossen war, so langte der Rest doch noch gut, den Eimer wie auch den Küchenboden vollzumachen. Als Johann und Niklas eine Weile später ins Haus kamen, fanden sie ihren Vater auf dem Fußboden kniend mit einem Scheuerlappen in der Hand. Nanu, was ist denn hier los? Scheuerst du die Küche? Nein, er hat nur eine hübsche kleine Überraschung für Marlin gemacht. Nun hat sie das Wasser gleich in die Küche gekriegt. Raus! Alle miteinander raus! Melcher hatte an diesem Tage nicht vor, sein Lebensgefühl weiter zu steigern, indem er Frikadellen drehte. Er ging hinunter ans Ufer, um zu angeln. Statt Frikadellen sollte es Barschfrikassee geben. Sieh mal, Papa, wie sie bei uns beißen. Lauter Barsche. Gibt's die heute Abend? Ich denke, es gibt Frikadellen. Barschfrikassee ist eine Delikatesse, die alle Frikadellen weit übertrifft. So, nun mögen die Barsche sehen, wie sie fertig werden. Ich habe keine Lust, ihnen noch länger eine Angel hinzuhalten. Ich lege mich ein wenig hin. Und wenn in der Zwischenzeit einer anbeißt? Ja, Papa. Was dann? Wenn jetzt ein Barsch ankommt und Krach schlägt und rausgezogen werden will, dann sagt, ich schliefe, er möge gegen drei wiederkommen. Er schlief auf der Stelle ein. Und sein Schwimmer lag weiterhin im Wasser und hüpfte auf und nieder. Trotz inständiger Bitten seiner Söhne kam kein Barsch und begehrte, herausgezogen zu werden. Da beschlossen sie, die Angelegenheit selbst zu regeln. Einen Biss sollte ihr Vater mindestens haben. Sie holten Melchers Leine ein und steckten ihren größten Barsch an seinen Haken. Dann weckten sie Melcher mit lautem Hallo. Schnell! Wie? Was? Habt ihr schon mal so einen Riesen gesehen? Der ist doppelt so groß wie einer von euren. Nein, doch nicht. Der arme Kerl sieht so aus, als wäre er vor Schreck gestorben. Wir haben genug Fische. Mehr als genug. Also gut, ich gehe jetzt rein und dämpfe diesen Barsch. Und noch vier dazu. Nach meinem ureigensten Rezept von dieser Kunst verstehe ich trotzdem mehr als ihr. Johann und Niklas ließen ihn in dem Glauben, er sei der beste Barschdämpfer der Welt. Und Melcher verzog sich in die Küche. Marlin hätte es gegraust, wenn sie gesehen hätte, wie er die Barsche schuppte. Er war jetzt blendender Laune. Sachkundig schichtete er die Barsche in einem Schmortopf übereinander und sang dazu sein Rezept, als wäre es eine Opernarie. Barschtopf auf Melchers Art, fünf prima Fische und dann Butter, reichlich Butter und Petersilie und Dill, ordentlich viel Dill. Und dazu noch ein Löffelchen Mehl und ganz, ganz wenig Wasser, gewöhnliches Wasser und Salz nach Belieben, nach Belieben, nach Belieben. Nanu? Was ist das? Hallo, Marlin, schon zurück. Was ist das da draußen, Vater? Du meinst die Holzrinne? Ach, das ist eine Überraschung für dich. Eine meiner genialen Einfälle. Damit wir das Wasser nicht mehr eimerweise in die Küche zu tragen brauchen, habe ich diese Holzrinne gebaut. Hast du sie ausprobiert? Ja, ich habe sie ausprobiert und einiges floss auf die Erde und anderes kam auf den Küchenfußboden. Aber alles kommt in Ordnung, wenn ich eine Wassertrolle besorgt habe. Also, wo kommen denn plötzlich die Wespen her? Haha, die wollen über mein Essen herfallen. Mein Barschfrikassee. Aber das soll nicht gelingen. Ich werde sie mit diesem Krokettschläger erschlagen. So, so, so. Nein, Papa, nein, nein. Rühre meine Wespen nicht an. Hör zu, mein lieber Junge. Jetzt verschwindet entweder das vertrackte Wespennest aus dem Schreinerhaus oder ich. Nun seht euch das an. Das ist ja ein ganzes Geschwader. Das soll doch bei Augen. Lauf, Papa, lauf! Ich sollte mal. Ich bin schon dabei. Melcher raste aus dem Haus zum Bootssteg hinunter, als gelte es das Leben. Christa, Marlin und die Jungen rannten hinterdrein. Und Christa lachte, dass seine Stimme sich fast überschlug. Melcher fuchtelte wild mit den Armen, um sich der Quälgeister zu erwehren. In seiner Not sah er nur einen Ausweg und sprang ins Wasser. Die Wespen schwirrten verwirrt umher und suchten. Dann entdeckten sie Christa, der noch immer lachend auf dem Bootssteg stand. Aber das Lachen verging ihm, als der Wespenschwarm jetzt auf ihn zuschwirrte. Weg mit euch! Lasst mich! Bleibt mir vom Leibe! Auf! Auf! Guten Abend. Sieh mal an, bist du auch unterwegs? Ja, aber auf dem Nachhauseweg. Das kannst du schriftlich haben. Auf Wiedersehen, Marlin. Ich fahre jetzt los. Diese Insel ist ja lebensgefährlich. Aber wir sehen uns vielleicht ein andermal wieder. Das glaube ich kaum. Hast du schon wieder in deinen Sachen gebadet? Warum tust du das bloß immer zu? Hast du keine Badehose? Doch, die habe ich. Aber mit der platscht es wohl nicht so gut, nicht wahr? Nein, auf diese Weise platscht es mehr. Das Seltsame am Sommer ist, dass er so schnell vergeht. Bevor Melcher sonst sich so recht besinnen konnten, war ihr erster Sommer auf Salt Krokan schon vorbei. Und es war Zeit, wieder in die Stadt zurückzukehren. Vorher gab es noch ein Abschiedsmahl mit gedämpftem Barsch nach Melchers Art, mit Strömlingsplatte und Pfifferlingsomelette, mit ein paar kleinen guten Fleischklößen und natürlich Sahnetorte. Wir kommen wieder, Freunde! Wir kommen im nächsten Sommer wieder. Stimmt! Kommt, Jungen! Willst du mit mir tanzen, Herr Melcher? Heiße und Hopse und Fallerera im Sommer. Und alle wieder da. Wir sind übrigens nicht nur im nächsten Sommer fröhlich, sondern auch jetzt, in der Stunde des Abschieds, weil wir uns ja bald wiedersehen. Deshalb möchte ich nur frohe Gesichter um mich sehen. Nur frohe Gesichter. Hast du gehört, was ich sage, Bootsmann? Marlene. Bootsmann den Rest von der Torte. Wir wollen mal sehen, ob das etwas nützt. Ja. Er macht doch immer dieselbe traurige Miene. Du, Herr Melcher, weißt du was? Die Torte hat Bootsmann trotzdem infernalisch gut geschmeckt. Das weiß ich. Dann war alles zu Ende. Die Torte, das Mahl und der Sommer. Jedenfalls für die Familie Melchersson.